ist nur fremdes Gut, was ich in diesem Leben habe. Geist, Leben, Mut und Blut und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe. Es ist mir zum Verwalten und treulich damit auszuhalten. Händen anvertraut. Ach, aber ach, mir graut, wenn ich in mein Gewissen gehe und meine Rechnungen so voll Defekten sehe. Ich habe Tag und Nacht die Güter, die mir Gott verlieh, kaltsinnig durchgebracht. Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen? Ich rufe flehentlich, ihr Berge fallt, ihr Flügel decket mich. Vor Gottes Zorn gerichte und vor dem Blitz von seinem Angesichte.